Zum 70. Gründungstag des Geschichtsmuseums Miaoyangshan fand am 2. Mai eine Gedenkveranstaltung statt, auf der das Gratulationsschreiben des Vertreter der Partei der Arbeit Koreas an die Belegschaft des Museums übermittelt wurde. Im Gratulationsschreiben wurde hervorgehoben, das Geschichtsmuseum Miaoyangshan sei eine mächtige Basis für die patriotische Erziehung, die von unvergänglichen Verdiensten von Kim Il-sung und Kim Jong-il Zeuge und eine renommierte nationale kulturelle Gedenkstätte, wo mit dem berühmten Gebirge Koreas Miaoyang die schönen Altertümer und die historischen Überreste in ihren ursprünglichen Zuständen erhalten seien. Am 3. Mai zu C36 1947 habe Kim Il-sung das Gebirge Miaoyang aufgesucht und dabei wertvolle Hinweise auf die Gründung eines Museums und die Bewahrung und Pflege der historischen Erbschaften gegeben. Danach habe er mehr als 10-mal das Museum besucht und sich dabei große Mühe darum gegeben, das Museum als Staatsschatz herrlich zu gestalten, damit es die Generationen hindurch vererbt werden könne. Kim Jong-il habe mehrmals die Arbeit des Geschichtsmuseums Miaoyangshan vor Ort angeleitet und dafür gesorgt, dass man die Propaganda über die historischen Stätten und Erbschaften als Hauptsache betrachte und die kulturellen Überreste schön aufbewahre und pflege. In den vergangenen 70 Jahren seit seiner Gründung habe sich das Geschichtsmuseum Miaoyangshan in eine mächtige Basis für patriotische Erziehung und eine weltbekannte kulturelle Gedenkstätte verwandelt. Das Museum habe den Bürgern die patriotische Gesinnung eingeflößt und die Geschichte und Kultur der koreanischen Nation breit vorgestellt und propagiert. Auf der Veranstaltung gab es ein Referat und die Reden.